will be uploading low quality until further notice. Aktuell habe ich wiederum keinen Weg, wiederum das Gerät wiederum professionell zu digitalisieren. Deshalb wird es bis dahin wiederum in schlechter Qualität hochgeladen. Und eine weitere Warnung: Das Band ist ein 4-Track-Band, während der Bandspieler wiederum ein 2-Track ist. Deshalb wird man wiederum hier den einen Teil wiederum rückwärts hören, während die normale Musik läuft. Wir entschuldigen uns wiederum dafür. Tracklist könnte wiederum nicht akkurat sein, weil die Schrift wiederum scheiße ist. A-Seite. Band wurde vermutlich rund 89 erstellt. Labeled als New Wave. Gerät eine ZK120. Hatte vermutlich mein Opa gehört. Aufnahme beginnt in 3, 2, 1. Lieben, heißt Lieben, heißt Lieben, denken, Will es mein Glück sein oder mein Gies, dann das denn nicht mehr anders. Jeder Augenblick der Versuch ist ein Gedenke, ein Vorher, weil wir alle Kraft ergaben. Wir gaben alles Beste und jeder Mann jetzt nicht mehr hat und der Tod. Yeah. traffic lanes. Traffic lanes. Some people say that bowling alleys all look the same. Look the same. Look the same. There's not a line that goes here that rhymes with anything. Anything. Had a dream last night, but I forget what it was. What it was. What it was. Take the skinheads. Plastic. besoffen ihr seid. Mom is spoiling. Thank you. suburban dance. Can't you hear my lie to the dance of the yells? Thank you. Lying cross-checked in agony. crimson orifice and holy remembrance in scarlet lips. I want to carry you. Ende von der A-Seite.